Professor Van Dusen treibt den Teufel aus. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Abenteuer um den schwarzen Magier, der vom Teufel geholt wurde. Und zwar aus einem hermetisch verschlossenen Raum im Leichenschauhaus. Dieses rätselhafte, unheimliche und über alle Maßen makabre Abenteuer begann in einem gar nicht makabren Ambiente. Im Chambre Séparée bei Delmonico an der Fifth Avenue. Es war am Sonntag, dem 6. Januar 1901, spät abends um. Ha, genau das war der Casus Knaxus. Wie spät ist es, Oscar? Genau 2 Minuten vor 12 Uhr, Mr. Hatch. Um 11 wollte sie hier sein, Oscar. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Mr. Hatch. Nach meiner unmaßgeblichen Erfahrung pflegen sich Damen, die mit einem Herrn verabredet sind, nicht eben selten zu verspäten. Mit mir nicht, Oscar. Der Champagner wird warm, das Essen kalt. Ja, reicht, Oscar, ich gehe. Aber Mr. Hatch, was wird aus Ihrem erlesenen Mitternachtssouper zu zweit? Essen Sie es, Oscar, oder werfen Sie es weg, machen Sie, was Sie wollen. Schade drum, Mr. Hatch. Wirklich schade drum. Schade um Souper. Und schade um die Dame, Miss Dolly Pulaski, Künstlername Evelyn Latorre. Sie kennen sie, meine Damen und Herren, wenn Sie den Fall verfolgt haben, der den Titel trägt: Professor Van Dusen spielt Weihnachtsmann. Tänzerin im Vaudeville und Revue-Theater Vanity Fair, nicht weit vom Times Square, die dritte von rechts, die mit den besonders langen Beinen. Nach dem Fall waren wir uns menschlich näher gekommen. Ziemlich nah. Und jetzt ließ sie mich sitzen. Um 11 hatte sie kommen wollen, gleich nach der Vorstellung. Ich war stinksauer und trabte das kurze Stück rüber zum Vanity Fair, bis es plötzlich nicht weiterging. Vor dem Bühneneingang stand eine Barriere in blauer Uniform mit Kupferknöpfen. Wachtmeister Malone! Eintritt verboten, gehen Sie weiter. Aber Wachtmeister, Sie kennen mich doch. Hutchinson Hedge, rasender Reporter vom Daily New Yorker. Ich bin die Presse, lassen Sie mich durch. Keiner darf rein, Mr. Hedge, auch nicht die Presse. Und Sie schon gar nicht, Mr. Hedge, hat er gesagt. Wer hat das gesagt? Detective Sergeant Caruso. Aber das soll ich Ihnen ja gar nicht sagen, Mr. Hedge. Oh, und was da drin passiert ist, sollen Sie mir sicher auch nicht sagen. Auf keinen Fall, Mr. Hedge. Das sagt er der Presse höchstpersönlich, der Chef. Morgen im Präsidium. Was sagt er, Mello? Der Chef? Na, dass dieser Zauberkünstler erschossen worden ist auf der Bühne, mitten in der Vorstellung, von so einer Tänzerin. Tänzerin? Aus dem Weg, Mello? Nicht doch, Mr. Hedge. Halt, bleiben Sie stehen, kommen Sie doch zurück. Ich dachte nicht daran, ich rannte durch Gänge, vorbei an Garderoben und Kulissen, bis auf die Bühne. Hier blieb ich stehen. Hier war ich richtig. Hallo, Hachi. Sag mal, Dolly, was denkst du dir eigentlich? Sieh, Mr. Hedge, das darf doch wohl nicht wahr sein. Kaum traut er seinen Augen, unser goldiger Platz. Jawohl, Caruso, ich bin's, der Traum ihrer schlaflosen Nächte. Detective Sergeant, ich kann nichts dafür, Detective Sergeant. Weggeschubst hat er mich, einfach weggeschubst. Sie sind unfähig, Melon, ein Idiot, ein kompletter Versager. Ihre Schule, Caruso? Halten Sie sich zurück, Mr. Hedge, und Sie, Wachtmeister Melon, Sie gehen wieder auf Ihren Posten. Zu Befehl, Detective Sergeant. 5 Personen blieben auf der hell erleuchteten Bühne. Meine Wenigkeit, mein alter Kontrahent Detective Sergeant Caruso, meine neue Freundin Dolly Pulaski, übrigens noch in ihrer geschmackvollen und stoffarmen Berufskleidung, ein ältlicher Typ mit grauem Bart und schwarzer Tasche, ein Arzt offenbar, und der Patient, um den er sich bemühte. Der sah allerdings aus, als ob er keinen Doktor mehr brauchte. Er lag auf dem Rücken, steif, still, totenblass, in Frack und schwarzer Pelerine. Nur ein hässlicher roter Fleck auf der blütenweißen Hemdbrust störte das schwarz-weiße Stillleben. Er ist tot, Hachi. Deshalb bin ich hier nicht weggekommen, weil dein Freund Caruso mich verhaftet hat. Hören Sie, Miss. Mr. Hedge ist alles Mögliche. Ein Stänkerer, ein Schreiberling, ein falscher Puffzieher, weil man ihn nie los wird. Aber eins ist er ganz bestimmt nicht. Mein Freund. D'accord, Caruso. Und Sie sind eins ganz bestimmt. Ein Volltrottel. Wie kommen Sie dazu, Dolly zu verhaften? Miss Pulaski steht unter Mordverdacht, Mr. Hedge. Sie hat Dr. Faustus erschossen. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Hab's doch gesehen. Und alle anderen Besucher auch. Sie haben die Pistole abgedrückt. Ja, schon. Aber ich konnte doch nicht ahnen. Bitte, meine Herrschaften, ein wenig Pietät im Angesicht des Todes. Schon gut, Dr. Padmore. Aber Mr. Hedge regt mich immer so auf. Von mir aus können Sie sich wieder abregen, Caruso. Ich bin bereit, das Kriegsbeil zu begraben. Vorläufig. Wollen wir recht sein, Mr. Hedge. Aber nur, wenn Sie mich nicht vor die Tür setzen, Caruso. Und wenn ich endlich erfahre, was hier los ist. Okay, Mr. Hedge. Wo Sie schon mal hier sind. In Befolgung des an meine Person ergangenen dienstlichen Auftrags begab ich mich in den Abendstunden des heutigen Tages in das an der 43. Straße gelegene Vaudeville-Theater Vanity Fair. Ach, das ist ja nicht zum Anhören. Klappen Sie Ihr dienstliches Berichtsorgan zu, Detective Sergeant. Lassen Sie mich erzählen. Also, pass auf, Hachi. 9:30, vorletzte Nummer im Programm. Unser Hexenballett, wo wir auf Besenstielen über den Blocksberg reiten, weißt du? Riesenbeifall, wie immer. Licht aus, tusch, Licht wieder an und er steht auf der Bühne. Wer? Na, er hier, Dr. Faustus. Der Verewigte. Richtiger Name William Bliss, Beruf Zauberkünstler. Er steht also da, picobello, vom Zylinder bis zu den Lackschuhen und fängt an. Was ich Ihnen in den kommenden Minuten präsentieren werde, meine Herrschaften, das haben Sie in Ihrem Leben noch niemals gesehen. Vor Ihren Augen, meine Herrschaften, wird eine Pistole auf mich abgefeuert werden. Eine Pistole, welche ebenfalls vor Ihren Augen, meine Herrschaften, mit einer todbringenden Kugel geladen werden wird. Doch diese Kugel, meine Herrschaften, wird nicht mein Herz durchbohren. Ich werde sie, ohne Schaden zu nehmen, in meiner rechten Hand auffangen. Wie ist dies möglich? So werden Sie fragen, meine Herrschaften. Kein ausgeklügeltes Kunststück, meine Herrschaften. Kein billiger Trick, sondern wirklich und wahrhaftig schwarze Magie. Nichts kann mir zustoßen, meine Herrschaften. Ich stehe unter mächtigem Schutz. Denn vor Zeiten habe ich einen Pakt geschlossen mit dem Herrn und Meister aller schwarzen Magier, der da genannt wird Mephistopheles oder auch Luzifer, Beelzebub, Satanas, der Fürst der Finsternis. Ich bitte um Ruhe, meine Herrschaften, und um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Behälter, welchen Sie auf diesem Tisch erblicken, enthält Pistolen und Patronen. Befindet sich im Saal ein Experte für Schusswaffen, ein Offizier vielleicht oder ein Weidmann? Ja, hier, ich. Sehr gut. Kommen Sie auf die Bühne, Mister. Caruso ist mein Name. Treten Sie näher, Signor Caruso. Prüfen Sie Waffe und Ladung. Na sowas. Sie waren also schon hier, Caruso, bevor was passiert war? Im Publikum, während der Vorstellung, wie das? Wollten Sie sich einen fröhlichen Abend machen? Wo denken Sie hin, Mr. Hedge? Ich befand mich an diesem Ort in Befolgung eines dienstlichen Auftrags. Richtig. Und wie lautete Ihr Auftrag, Caruso? William Bliss alias Dr. Faustus zu beschatten und nicht aus den Augen zu lassen. Wieso? Hat er was ausgefressen? Das kann man wohl sagen, Mr. Hedge. Ein Bankräuber war unser schwarzer Magier, erzählte Caruso. Einer von der ganz gerissenen Sorte. Seit 2 Jahren trat er überall in den USA auf. Von New Orleans bis Seattle, von San Francisco bis Baltimore als Dr. Faustus. Zauberer und Entfesselungskünstler. Und immer dann, wenn er in einer Stadt ein Gastspiel gab, wurden in eben dieser Stadt die Tresore der großen Banken ausgeräumt. Lautlos, spurlos, in nächtlicher Dunkelheit. Der Täter geht durch jede Stahltür, löst nie Alarm aus. Jedes Schloss kann er knacken und wieder schließen. Ein Zauberer, ein Entfesselungskünstler, einer wie Houdini. Und da haben wir zwei und zwei zusammengezählt. Wie, Caruso? Kann ich mir nicht vorstellen. Kripo-Chef Delamere persönlich hat den Fall an sich gezogen. Seit Bliss vor einer Woche nach New York kam, wird er rund um die Uhr überwacht. Tags ist Kollege Murphy dran und nachts... Rigoletto Caruso, Schrecken der Unterwelt und Spezialist für magische Fälle. Siehe Lady Liberty vor gut zwei Wochen. Verstehe, verstehe. Und wie ging's dann weiter? Sie haben Waffen und Ladung inspiziert. Nun, Signor Caruso... Alles einmal frei. Zwei einschüssige Scheibenpistolen. Typ Luna Büchel. Kaliber 6 mm. Und zwei passende Patronen. Remington 22 Short. Platzpatronen, Signor Caruso? Ganz bestimmt nicht. Scharfe Ladung. Solides Blei. Vielen Dank, Signor Caruso. Treten Sie bitte zur Seite. Vielleicht ist eine der reizenden Hexen, Verzeihung, Damen des Balletts, so freundlich, eine Pistole auszuwählen und sie mit einer der Patronen zu laden. Wie wäre es mit Ihnen, schöne Frau? Gott, warum nicht? Mit Pistolen kann ich umgehen. Im Central Park, hinter dem Museum. Weißt du noch, Hachi? Ich habe also eine der beiden Pistolen ausgesucht und geladen. Die Patrone, Dolly, hast du die selbst aus dem Kasten genommen? Nein, ich musste darauf zeigen und Dr. Faustus hat sie mir dann in die Hand gegeben. Und dabei hat er sie blitzschnell ausgetauscht. Ganz alter Trick. Gegen eine Patrone mit einer Kugel aus Wismut und Quecksilber. Die löst sich gleich nach dem Abschuss in Luft auf. Was Sie alles wissen, Mr. Hedge. Blas dich nicht so auf, Hachi. Das hat dir doch bestimmt Professor Van Dusen gesagt. Und? Also, ich stand hier mit geladener Pistole und Dr. Faustus ging rüber auf die andere Seite, schlug die Pelerine auseinander, stellte sich in Positur. Und nun, schönste aller Frauen, zielen Sie hierher auf mein Herz. Sehr gut. Sie haben nicht nur eine entzückende, Sie haben auch eine feste Hand. Drücken Sie ab. Nur keine Hemmungen. Wenn Sie unbedingt wollen. Ich bitte darum, meine Schönste. Feuer! Oh. Ja, Hachi, so war das. Dr. Faustus griff sich an die Brust, fiel um, zuckte nochmal und war dann ganz still. Ich dachte, vielleicht ist das ein geplanter Gag und wartete. Aber als nichts passierte, ging ich rüber. Faustus hatte Blut auf der Brust. Er atmete nicht. Sein Puls stand still. Das konnte kein Gag sein. Das Publikum wurde immer unruhiger. Ruhe, kein Grund zur Aufregung, meine Damen und Herren. Alles ist unter Kontrolle. Ich bin Polizeibeamter, Detective Sergeant. Und was jetzt? Arzt. Was? Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Richtig. Ist ein Arzt im Saal? Hier. Ich bin Mediziner. Wunderbar. Kommen Sie rauf, Dr. Petmore. Petmore. Dr. Thomas P. Petmore, Pathologe am Bellevue Hospital. Das heißt, Sie sind städtischer Angestellter und als solcher befugt, die Funktion eines Polizeiarztes auszuüben. So ist es, Detective Sergeant. Das trifft sich gut. Untersuchen Sie den Zauberkünstler. Sie, meine Herrschaften, verhalten sich weiterhin ruhig. Und Sie, Miss, Sie sind vorläufig festgenommen. Ich? Warum? Sie haben die Pistole geladen, Miss, und abgefeuert. Der Mann ist tot, Detective Sergeant. Aha. Todesursache, Doktor? Ein Schuss auf der linken Brustseite, direkt über dem Herzen. Genaueres kann ich Ihnen natürlich erst nach der Obduktion sagen. Wann wird das sein, Doktor? Morgen. Lassen Sie den Toten ins städtische Leichenschau ausschaffen, Detective Sergeant. Das war so kurz nach 10. Seitdem warten wir. Worauf? Auf den städtischen Leichenwagen, Mr. Hedge. Das Publikum habe ich natürlich nach Hause geschickt. Und ich habe mir vom nächsten Revier ein paar Leute kommen lassen zum Absperren und so. Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, Detective Sergeant, werde ich mich empfehlen. Es ist spät. Kann man wohl sagen. 5:05. Okay, Doc. Dann bis morgen früh im Obduktionsraum im Leichenschauhaus. Komm, Dolly, wir gehen auch. Sie können gern verschwinden, Mr. Hedge. Meinen Segen haben Sie. Aber Miss Pulaski bleibt in Gewahrsam. Oh, na. Gut, bleibe ich auch. Hutchinson Hedge ist Kavalier. Krieg dich wieder ein, Hachi. Reporter ist er auch. Aus der Geschichte lässt sich was machen. Tragischer Tod eines Zauberkünstlers. Tödlicher Trick im Theater. Detective Sergeant Caruso blamiert sich. Zwischen 1:30 und 2:00 nachts zottelte eine seltsame Karawane durch Manhattan, vom Times Square zum East River. Vorneweg, gezogen von 2 klapprigen Gäulen, der städtische Leichenwagen. Inhalt: ein toter Zauberer, ein lebendiger Wachtmeister Malone, 2 Tito-Kollegen und natürlich der städtische Leichenkutscher. Hintendran mein Winton Sport, den ich vor Demonicos Restaurant geparkt hatte, chauffiert vom Besitzer. Dolly saß neben mir, einen Waschbärmantel über ihrem Hexenkostüm, bewacht von Detective Sergeant Caruso auf dem Klappsitz. Das Leichenschauhaus der Stadt New York ist ein einstöckiger Ziegelbau auf dem Gelände des Bellevue Hospitals zwischen East River und First Avenue. Alles war ruhig, als wir ankamen. Ein verschlafener Angestellter macht uns auf und führt uns über eine kurze Treppe nach unten zum Kühlraum im Keller. Da wurde der selige Mr. Bliss ausgezogen und mit einem Zettel am Zeh in eine Schublade gelegt. Tür zu, Treppe wieder auf, Kleider im Schrank eingeschlossen. So, das war erledigt. Dr. Padmore ist Ihnen bekannt? Klar kenne ich Dr. Padmore. Hat oft bei uns zu tun, holt sich immer mal wieder einen Arm, ein Bein oder was er sonst so braucht in der Pathologie. Umso besser. Morgen früh um 8 ist er hier, um den Toten zu obduzieren. Also dann, kommen Sie, Miss Pulaski. Nein. Nein? Nein, ich will nicht. Ich bin müde, ich will ins Bett, in mein Bett. Nicht in eine Zelle in der Mulberry Street. Ich gehe nicht mit, freiwillig nicht. Da müssen Sie mich schon mitschleifen. Bravo, Dolly. Unglaublicher Fall von Polizeibrutalität. Macht sich gut morgen im Daily New Yorker. Holen Sie schon die Handschellen raus, Caruso. Lassen Sie Ihre Knechte knüppeln. Nur zu, Caruso. Sag mal, Hachi, bist du noch ganz dicht? Ach, keine Angst, Dolly. Die Presse steht hinter dir. Vor mir wäre mir lieber. Was war das? Das kam aus dem Kühlraum, aber da ist keiner. Jedenfalls keiner, der noch schreien kann. Sehen wir doch mal nach. Also wieder die Treppe runter, vorsichtig hintereinander, wie Weiland die 7 Schwaben, nur dass wir 5 waren. Dolly, ich, der Leichenwart, Wachtmeister Malone und Caruso, der nach hinten absicherte. Dolly griff nach der Klinke, drückte sie runter, rüttelte. Die Tür zum Kühlraum ging nicht auf. Abgeschlossen. Was? Aber das kann nicht angehen. Zu dieser Tür gibt's nur einen Schlüssel, hier in meiner Tasche. Und eben, als wir unten waren, habe ich nicht abgeschlossen, bestimmt nicht. Halten Sie keine Volksreden, Mann, schließen Sie auf. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ach, du dicker Vater. Blut. Und wie das stinkt. Schwefel. Und noch was anderes. Detective Sergeant, sehen Sie mal, Detective Sergeant. Die Schublade, wo wir den Toten reingelegt haben, die steht offen. Leer. Die Schublade ist leer. Und die Leiche ist weg. Ich verstehe das nicht. So was hatten wir noch nie. Die Leiche lag nicht in ihrer Lade. Und auch in keiner anderen. Der Raum war kahl, es gab kein Versteck. Der tote Dr. Faustus alias William Bliss war und blieb verschwunden. Allerdings nicht spurlos. Auf dem Fußboden sahen wir ein paar sehr merkwürdige Dinge, die 10 Minuten früher ganz sicher noch nicht da gewesen waren. Ein kleines Messingbecken, irgendwie orientalisch, in dem was Schwefliges vor sich hinkokelte. Ferner ein dunkelgrünes Kraut, das zum Himmel stank. Eine Blutlache und eine mit Blut gezeichnete Figur. Ein Fünfeck, 2 Spitzen nach oben. Von der Lache führten blutige Spuren zur Tür. Rechts ein Fuß, ein nackter menschlicher Fuß. Und links daneben eine Art gespaltener Halbkreis, der aussah wie ein Huf. Ein Pferdefuß. Porca Madonna, il diavolo. Der Teufel? Meinen Sie den bloß nicht an die Wand, Caruso? Der Teufel! Mein Gott! Hören Sie! Da draußen! 5 Minuten später brachte uns einer von Carusos Mannen eine verstörte Krankenschwester. Nichts Böses ahnend war sie zum Frühdienst ins Hospital geeilt. Und dabei war ihr in einem Gebüsch zwischen Bellevue Hospital und Leichenschauhaus der leibhaftige Teufel begegnet. Der Mond schien hell und ich hab ihn gesehen. Ganz deutlich. Es war furchtbar. Wie sah er aus? Grässlich. Ganz schwarz. Hörner hat er gehabt und Blut im Gesicht. Der Leibhaftige. Alle guten Geister loben Gott den Herrn. Amen. Ich sag Ihnen was, Malone. Das ist kein Fall für die Polizei. Wir brauchen einen Priester, einen Exorzisten, einen Teufelsaustreiber. Da bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Ansicht, Caruso. Wir brauchen einen Teufelsaustreiber und ich weiß auch schon wen. Gibt's hier ein Telefon? Oh ja, Sir. Drüben am Schreibtisch. Sie wissen natürlich, meine Damen und Herren, wen ich anrufen wollte. Endlich, werden Sie sagen. Es ist ja schon fast Halbzeit. Magie, Teufel, Spuk, alles gut und schön, aber auf die Dauer kein Ersatz für die mentale Brillanz einer Denkmaschine. Doch jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Jetzt tritt er auf, wenn auch vorerst nur am Telefon. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, der größte Wissenschaftler und Amateurkriminologe aller Länder, Völker und Zeiten. Ja? Sie? Ja. Um diese Zeit? Sie wissen, wie spät es ist. Na klar, Professor. Genau 2.49 Uhr mitten in der Nacht. Sie schlafen doch nicht etwa. Wo denken Sie hin? Ich befinde mich inmitten eines überaus wichtigen, wenn nicht gar epochalen chemischen Experiments, welches weder Störung noch Aufschub duldet. Verschonen Sie mich also mit Ihren telefonischen Quisquilien. Leben Sie wohl. Augenblick, Professor, Augenblick. Ein Fall. Ich habe einen Fall für Sie. Einen hochinteressanten, wenn nicht gar epochalen kriminologischen Fall. Und wenn Sie mir Jack the Ripper höchstpersönlich offerieren... Jack the Ripper? Viel besser, Professor. Ich offeriere Ihnen den Teufel. Dazu schwarze Magie und einen hermetisch verschlossenen Raum im Leichenschauhaus. Ferner biete ich einen zaubernden Bankräuber, der unter höchst mysteriösen Umständen zu Tode gekommen und danach vom Teufel geholt worden ist. Sind Sie noch da, Professor? Ja, in der Tat, mein lieber Herr. Ja. Beinahe könnte ich mich versucht fühlen, Ihrem Lockruf zu folgen und der von Ihnen so verführerisch dargebotenen Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Ja, bitte, habe ich mir doch gedacht, dass Sie da nicht widerstehen können, Professor. Sie kommen also ins städtische Leichenschauhaus stehenden Fußes? Sobald ich mein Experiment abgeschlossen habe, mein lieber Hedge, in genau 3 Stunden, 10 Minuten. Thank you. Und was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren? Schlag 6 Uhr morgens war er da, der große Mann. Er ließ sich von uns kurz schildern, was vorgefallen war, und machte sich dann gleich daran, das geheimnisvolle Arrangement im Kühlraum in analytischen Augenschein zu nehmen. So wie er das immer macht mit und scheinbar geistesabwesendem Hin- und Herspazieren. Aha. So, so. Aha. Ein Pentagramm. Das komische Fünfeck, meinen Sie, Professor? Ganz recht, mein lieber Hedge. Es handelt sich jedoch nicht um das in der sogenannten weißen Magie häufig angewendete Pentagramma Salomonis, sondern um dessen satanische Umkehrung. Die beiden nach oben zeigenden Spitzen stehen für die Hörner, welche landläufiger Meinung zufolge Luzifers Haupt ziehen. Also tatsächlich der Teufel. So scheint es, mein lieber Hedge. Auch die auf die Geruchsnerven wirkenden Materialien weisen eindeutig auf den Herrn der Finsternis hin. Schwefel, Justiamus Niger. Für was? Justiamus Niger, schwarzes Bilsenkraut, auch bekannt als Teufelswurz. Sein Geruch... Stinkt wie Durchfall am Raubtier aus. Sein Geruch gehört zu den in der esoterischen Literatur gemeinhin mit dem Teufel verbundenen Düften, wie auch unter anderem Opium, Alraune, Moschus und Myrrhe. Bei letzteren handelt es sich im Gegensatz zu Schwefel und Bilsenkraut um recht rare und entsprechend kostspielige Ingredienzen. Na, ein sparsamer Teufel. So könnte man sagen. Was nun die blutigen Fußabdrücke betrifft, sehe ich keinerlei Mysterien. Ein Fuß ist stets zur Hand, wenn Sie mir das Wortspiel gestatten, mein lieber Mensch. Bitte, bitte. Ja, aber der Huf, Professor, lässt sich auf höchst simple Weise bewerkstelligen, mein lieber Hedge. Etwa mittels eines zugeschnittenen Kartons oder auch durch eine geschickt eingesetzte Faust. Lassen wir dies vorerst dahingestellt. Versprachen Sie mir nicht einen hermetisch verschlossenen Raum, lieber Hedge? Was haben Sie daran auszusetzen, Professor? Kein Fenster und die Tür nach draußen hatten wir ständig im Auge, oben an der Treppe. Gewiss, mein lieber Hedge. Und... diese zweite Tür? Führt in den Obduktionsraum, Professor. Aha. Ja, machen Sie sich keine Hoffnungen, Professor. Nur ein Zugang, nämlich diese Tür und auch kein Fenster. Und vor allem keine Leiche. Wir haben nachgeguckt. Haben Sie, mein lieber Hedge? Verschlossen. Wo ist der Schlüssel? Den hat der Leichenwart. Rufen Sie ihn, mein lieber Hedge. Lassen Sie die Tür öffnen. Wie euer Lordschaft befehlen. Ich weiß nicht, was Van Dusen erwartet hatte. Der Obduktionsraum sah aus, wie Obduktionsräume eben aussehen. Steril, weiß gekachelt, ein großer Tisch in der Mitte, an den Wänden Waschbecken, Kühlbox und ein paar Schränke für Chemikalien, Messer, Sägen und so weiter. Wie gesagt, kein Fenster. Wohl, aber Wasserleitungen. Soll das ein Witz sein, Professor? Da passt doch keine Leiche durch. Nicht zu vergessen den in die Decke eingelassenen Ventilationsschacht. Durchmesser ca. 39 Zentimeter genau, Professor. Nach 2 Metern knickt der Schacht ab, fast rechtwinklig, und führt in flacher Steigung an die Oberfläche. Und da ist er abgedeckt, durch ein fest verschraubtes Gitter. Danke, Magister. Auch da geht keine Leiche durch. Höchstens eine ganz kleine. Liz war zwar nicht der Größte, aber ein Zwerg war er auch nicht. Zwerg? Professor, ich habe eine Idee. Sie setzen mich in Erstaunen, mein lieber Hedge. Ein Zwerg, Professor. Er schraubt oben das Gitter ab, kriecht durch den Schacht, knackt das Schloss zum Kühlraum nebenan, holt den toten Bliss aus der Schublade, zerlegt ihn in kleine Stücke und bringt ihn so nacheinander raus. Das wäre doch möglich, Professor. Glauben Sie, mein lieber Hedge. In maximal 10 Minuten, ohne Hinterlassung einschlägiger Spuren, ganz zu schweigen vom fehlenden Motiv, ja, und von den plötzlich im Kühlraum präsenten satanischen Paraphernalien. Ihre journalistische Fantasie lehren, mein lieber Hedge, aber... Es muss doch eine Lösung geben, Professor. Natürlich gibt es eine Lösung. Natürlich? Sagen Sie lieber unnatürlich, Professor. Logik, Analyse und so ein Dingsbums, das nützt Ihnen bei dem Fall überhaupt nichts. Der Teufel hat ihn geholt, diesen Bliss. Er hat es ja selber zugegeben, dass er einen Pakt mit Lucifer geschlossen hat. Und wie sowas ausgeht, das weiß man doch. Der Professor schnaubte nur verächtlich und begab sich in höhere Regionen, um ein bisschen nachzudenken. Es war ganz gemütlich im Büro des Leichenschauhauses. Dolly döste im Schreibtischsessel. Der Leichenwart kocht uns Kaffee. Ruhe und Frieden ringsumher. Bis kurz nach 7. Detective Sergeant. Was gibt es, Wachmeister Malone? Melde gehorsamst, Detective Sergeant. Habe soeben eine Leiche entdeckt. Wo, Wachtmeister? Draußen im Gebüsch. Gar nicht weit, nur ein paar Meter. Ich wollte ein bisschen an die frische Luft und da trete ich auf einmal auf etwas Weiches. Ich leuchte mit meiner Laterne und denke, na sowas, eine Leiche. Ein Mann, nackt, sieht schlimm aus. Ja, und wie ich so gucke und denke, da fällt mir ein, dass Sie eine Leiche vermissen, Detective Sergeant. Führen Sie uns zum Fundort, Wachtmeister. Es war wirklich William Bliss, alias Dr. Faustus. Um das festzustellen, musste man allerdings genau hingucken. Überall blutige Wunden, Kratzer und Beulen. Irgendetwas hatte den Toten auf unerklärliche Weise aus dem Kühlraum entführt, schrecklich zugerichtet und im Gebüsch deponiert. Wer oder was? Der Teufel? Auf der Brust über der Schusswunde war jedenfalls ein satanisches Pentagramm eingeschnitten. Und als Malone und Kollegen die Leiche hochhoben, um sie wieder ins Schauhaus zu bringen, tauchte im Schein der polizeilichen Blendlaternen was Weißes auf. Was ist das? Ein Stück Papier, wie es aussieht. Schriftstück. Da, sehr interessant. Lesen Sie vor, Hedge. Bitte sehr, bitte gleich. Oben drüber steht Vertrag und darunter: Hiermit bestätige ich, dass ich Satan, den Erhabenen und Allmächtigen, als meinen Herrn und Meister anerkenne. Ich werde ihm dienen und gehorchen und ihm zu gefallen sämtliche Gebote Gottes wie auch staatliche Gesetze und die Prinzipien der Moral mit Füßen treten. Als Gegenleistung sagt Satan mir Reichtum, Lust und Wohlergehen für einen Zeitraum von 10 Jahren fest zu. Nach Ablauf dieser Frist gehen meine Seele und mein Leib in das alleinige Eigentum Satans über. 6. Januar 1881. 91, gezeichnet William Bliss. Das Ganze in Handschrift. Rote Tinte. Rote Tinte, Mr. Hedge. Das ist ein Teufelspakt, Mr. Hedge. Und einen Teufelspakt schreibt man mit Blut, Mr. Hedge. Datiert auf den 6. Januar 1891. Vor 10 Jahren und einem Tag. Und gestern Abend hat ihn der Teufel geholt. Mit Leib und Seele, wie es da steht. Heiliger Gennaro von Neapel, steh mir bei. Caruso schlug ein Kreuz nach dem anderen und auch ich war innerlich leicht daneben. Ein bisschen viel Teufelei, wenn Sie mich fragen. Zurück ins Leichenschauhaus. Dolly hatte inzwischen Gesellschaft bekommen. Dr. Padmore. 8 Uhr, meine Herrschaften. Die Obduktion kann beginnen. Das heißt, sofern es etwas zu obduzieren gibt. Wie mir Miss Pulaski berichtet, ist die fragliche Leiche aus dem Kühlraum verschwunden und hat sich später an anderer Stelle wieder eingefunden. Unter ungewöhnlichen, unheimlichen, ja, unnatürlichen Umständen. Was ist geschehen? Dr. Padmore wurde informiert und war hocherfreut, richtig begeistert. Sein würdevoller Bart wippte vor Wonne. Wunderbar. Ein authentischer, unanfechtbar verifizierter Fall einer genuin satanischen Manifestation. Ich werde sogleich einen Bericht für die Okkulte Rundschau verfassen. Ah, Sie sind der Dr. Padmore, der Okkultist, Spiritist. Und esoterischer Hermetiker, Autor von »Das Geheimwissen der orientalischen Fakire«, »Vampirismus in Transsilvanien«, »Okkulte Praktiken unter den Naturvölkern« etc. etc. Und mit wem habe ich die Ehre? Van Dusen. Professor, Doktor, Doktor, Doktor, etc. etc. Professor Van Dusen, der bekannte Naturwissenschaftler, der militante Skeptiker und Agnostiker. Wenn Sie meine Person so zu definieren wünschen, Dr. Padmore. Was sagen Sie jetzt, Sie ungläubiger Thomas? Es dürfte Ihnen schwer fallen, für die Phänomene dieser Nacht eine sogenannte natürliche Erklärung zu finden. Eine derart intensive Demonstration jenseitiger Mächte muss selbst den großen Professor Van Dusen zum Verstummen bringen. Keineswegs, Dr. Padmore. Was Sie für eine satanische Manifestation halten, bringt mich zum Forschen, zum Untersuchen. Kommen Sie. Wohin? In den Obduktionsraum. Deshalb sind Sie doch hier. Wir werden die Obduktion des toten William Bliss gemeinsam durchführen. So geschah es. Wieder senkte sich Stille über das Leichenschauhaus. Drangen makabre Geräusche gedämpft aus den unteren Regionen. Nach einer knappen Stunde erschien der Professor an der Treppe. Zwischen Daumen und Zeigefinger seiner blutigen rechten Hand hielt er ein kleines, ovales Objekt. Ein Bleigeschoss. Und wenn ich nicht irre... Ach, Sie doch nicht, Professor. Die Spitze einer Remington-Patrone, Kaliber 22 Short. Ja, so eine Patrone habe ich in die Pistole getan. Vorhin im Theater. Apropos, wo befindet sich die von Miss Pulaski geladen und abgefeuerte Waffe? Hier, Professor, die Tatwaffe. Beweisstück A. Polizeilich eingezogen und sichergestellt. So, und wo befindet sich die zweite? Die was? Miss Pulaski hatte die Wahl zwischen zwei typgleichen Scheibenpistolen. Ich frage Sie, Caruso, wo befindet sich die zweite Pistole? Was weiß ich, Professor, im Theater wahrscheinlich. Schicken Sie einen Ihrer Männer ins Vanity Fair, lassen Sie das feststellen. Caruso grummelte, aber nur leise, und scheuchte Wachtmeister Malone los. Professor Van Dusen hatte aber noch was auf dem Herzen. Ein höchst kurioser pathologischer Tatbestand. Glaube ich Ihnen das Wort, Professor, so wie der arme Kerl zugerechnet ist. Davon rede ich nicht, mein lieber Hedge. Die ins Auge fallenden Verletzungen der Leiche sind lediglich oberflächlicher Natur. Nebensache drum und dran, wie Sie sich ausdrücken würden, Verbrämung. Ich meine etwas anderes. Nach Ihren Angaben wurde bis gestern Abend gegen 9.45 Uhr erschossen. Das heißt, vor mehr als 11 Stunden. Nun beginnt die Leichenstarre rigor mortis, wie wir Fachleute sagen, bekanntlich 5 Stunden nach Eintritt des Todes, um weitere 7 Stunden später ihre volle Wirkung zu entfalten. Das bedeutet... Bliss müsste jetzt praktisch durch und durch steif sein, von Kopf bis zu den Füßen. Richtig, mein lieber Hedge, er müsste. Ah. Rigor mortis hat jedoch erst Augenlider und Kiefer erfasst. Ein wichtiger, ein entscheidender Hinweis, mein lieber Hedge. Soll sein, Professor. Einen weiteren, den letzten bedeutungsvollen Hinweis muss und wird uns das professionelle Vorleben des Toten liefern. Vor 2 Jahren, so hat Detective Sergeant Caruso mich informiert, ist Bliss in Amerika aufgetaucht und aufgetreten als Illusionist, Entfesselungskünstler und als Bankräuber. Was hat er vorher getrieben? Miss Bulaski, wissen Sie, ob Bliss alias Dr. Faustus sich eines Agenten bediente? Nein, Professor. Das heißt, ja, ich meine... Ja, ich weiß. Ja, aber... Nein, er hatte keinen Agenten. Auftrittsverhandlungen hat er immer selbst geführt. Aber warten Sie mal, Professor, mir fällt was ein. Wer, besser gesagt, Prinzessin Pastrami. Erklären Sie sich näher, Miss Bulaski. Prinzessin Pastrami ist eine alte Artistin, uralt, 90 Jahre oder mehr. Sie ist im Zirkus geboren, hat im Zirkus gelebt und weiß alles über jeden Artisten. Was Sie nicht sagen, Miss Bulaski. Und wo pflegen Hoheit Hof zu halten? Hier, Professor, in New York, im Fliegenden Trapez. Das ist die Artistenkneipe in der 44. Straße, nicht weit vom Vanity Fair. In einem Lokal? Auch zu dieser recht frühen Tageszeit? Zu jeder Tages- und Nachtzeit, Professor. Danke, Miss Bulaski. Mein lieber Hedge, ja? Sie werden sich stehenden Fußes in besagter Lokalität begeben, ja, die fragliche Person aufsuchen und sie über Bliss befragen. Ja. Vor allem wünsche ich Folgendes zu erfahren. Was das war, wird erst später enthüllt, meine Damen und Herren. Schreckliche Angewohnheit, ich weiß. Aber nützlich für den Spannungsbogen, wie wir Fachleute sagen. Trotz der frühen Stunde war das Fliegende Trapez gut besucht. Der Barkeeper zeigte mir Prinzessin Pastrami. Sie saß an einem kleinen Tisch vor einem großen Glas. Eine ganz alte, winzige Frau, verschrumpelt, zerknittert, kontaktfreudig und sehr gesprächig. Alles erzähle ich Ihnen, junger Mann. Alles, was Sie wollen, wenn Sie Öl anschaffen. Öl? Schmieröl, junger Mann. Für Zunge und Kehlkopf. Verstehe. Was trinken Sie? Gin. Und? Nix und, junger Mann. Gin. Nur Gin. Gin. Solo. Kein Sodawasser? Krieg ich Blähung von. Und Wermut? Mach Kopfschmerzen, junger Mann. Gin. Nur Gin. Von mir aus? Es war Ihr Kopf und Ihr Magen. Ich bestellte Gin und sie erzählte. Bliss? Klar kenne ich den. Kannte ihn schon, als er noch nicht Bliss hieß. Ach, und wie hieß er dann? Blissig. Willem Blissig. Mhm. Er ist nämlich drüben geboren in Europa, auf dem Balkan. Ruritanien, Gravonien, Transsilvanien, in den Dreh. Transsilvanien, wo die Vampire sind? Ach, keine Ahnung, junger Mann. Im Zirkus gibt's keine Vampire und Blissig war beim Zirkus. Wanderzirkus, kleine Klitsche. Was hat er da gemacht? Was so anlag, junger Mann. Angefangen hat er als Akrobat, dann war er Clown, Schlangenmensch, Jongleur, schließlich Zauberer. Viel verdient hat er nicht. Darum hat er Nebenjobs. Taschendiebstahl, Einbruch. Und dabei haben sie ihn erwischt. Und Blissek musste es setzen. Ja, und als er rauskam, ging er über einen großen Teich. Vor gut 2 Jahren war das. Und hier fing er nochmal an. Neuer Name, neues Programm. Dr. Faustus, schwarzer Magier und Entfesselungskünstler. A la Houdini. Neues Glück. Na, dann würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, ich muss gehen. Bleiben Sie sitzen, junger Mann. Was wollen Sie mit Bliss? Kleiner Fisch, nix dran. Lassen Sie sich was erzählen über Prinzessin Pastrami, die große Pastrami. Überall bin ich gewesen, junger Mann. Orden, Forst, Barmontelli, Coup und Ringling. Alles hab ich gemacht. Dame ohne Unterleib, Dame mit Vollbart, größte Frau der Welt. Können Sie sich das vorstellen, junger Mann? Zersägte Jungfrau, Seiltänzerin, Madame Zora mit der magischen Kristallkugel. als Aushilfe auch mal Elefantenboy. Als ich wieder ins Leichenschauhaus kam, war es 11. Ich wurde erwartet. Alle saßen sie aufgereiht im Büro. Dolly, Caruso mit Gefolge, Dr. Patmore, der Leichenwart, der seinen Platz hinter dem Schreibtisch an Verdusen abgetreten hatte. Dem sagte ich leise, was ich im fliegenden Trapez erfahren hatte. Er nickte zufrieden, stand auf, hob die Hand. Ich wusste, was jetzt kam. Die große Aufklärungsarie. Der Fall war gelöst. Oder? Selbstverständlich, mein lieber Hedge. Nehmen Sie Platz. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Lassen Sie mich beginnen. Meine Herrschaften, heute Nacht um 2 Uhr wurde William Bliss im Kühlraum dieses Hauses verwahrt. Sie, Caruso, Wachtmeister Malone, nebst Genossen, mein lieber Hedge und natürlich auch Sie, Miss Pulaski, schlossen danach die Tür und stiegen die Treppe empor. Noch während sie dies taten, geschah im Kühlraum Folgendes. Die vermeintliche Leiche... Vermeintlich? Der Kerl war tot, Professor. Verließ die Lade... Sie irren, Caruso. Bliss war nicht tot. Er wirkte lediglich wie ein Toter. Er hatte sich vermutlich mittels Autohypnose in ein selbstinduziertes kataleptisches Koma versetzt. Oh. Und was heißt das? Starrkrampf, Caruso. Scheintod, ein unter orientalischen Fakiren gebräuchliches Verfahren, welches jedoch auch Illusionisten unserer Breiten nicht gänzlich unbekannt ist. Aber der Mann ist doch erschossen worden, Professor. Ich war dabei, ich hab's gesehen. Sie haben's getan, meinen Ach, Sie. Jetzt fangen Sie doch nicht wieder damit ich an. Ich ersuche Karin. Sie um Ruhe. Natürlich wurde Bliss nicht erschossen. Was sich auf der Bühne des Vanity Fair abspielte, war eine Illusion. Ein Trick. Bevor Sie abdrückten, Miss Pulaski, hatte Bliss die Patronen vertauscht. Die Hand ist schneller als das Auge. Wie ich höre, mein lieber Hedge, haben Sie bei unserem letzten Fall gut aufgepasst. Die Kugel, die den Lauf verließ, war ein unschädliches Geschoss. Möglicherweise eine Kombination von Wismut und Quecksilber. Na, was habe ich gesagt? Vielleicht aber auch eine schlichte Wachskugel, wie sie der bekannte französische Magier Robert Houdin bei einem ähnlichen Trick zu verwenden pflegte. Das Blut hat Bliss sich selbst auf die Brust appliziert, aus einem Beutel in der linken, unbeachtet, da alle Augen auf die rechte, die angebliche Kugelfanghand gerichtet waren. Wie gesagt, Bliss löste sich im Kühlraum aus seiner kataleptischen Trance. Um ungestört zu bleiben, verschloss er zunächst die zur Treppe führende Tür. Wie denn, Professor? Er hatte doch keinen Schlüssel. Er hat überhaupt nichts. Nackt war er, splitternackt. Dennoch trug er ein höchst sinnreiches Objekt bei sich. Ein kleines, zusammengelegtes Ein- und Ausbruchswerkzeug. Und wo, Professor? In seinem Magen, Caruso. Er hatte es verschluckt. Wie Harry Houdini. Sein großes Vorbild, ganz recht. Und im Kühlraum hat das ausgewirkt? So ist es, mein lieber Hedge. Mit eben diesem Werkzeug öffnete Bliss sodann die Tür zum Obduktionsraum, wo in einer der Schränke und in der Kühlbox das uns bekannte satanische Brimborium für ihn bereitgestellt war. Becken, Blut und Bilsenkraut, Schwefel, ferner gehörnter Kopfschmuck und ein schwarzer Umhang. Bereitgestellt wann? Wahrscheinlich schon am Freitagabend. Über das Wochenende wird der Obduktionsraum nicht frequentiert. Ja, und von wem? Von Bliss selbst? Unmöglich. Hier kommt kein Fremder rein. Darüber später mehr. Im Kühlraum inszenierte Bliss, wie es seinem Plan entsprach, das teuflische Tableau, welches Ihnen und mir später so krass in die Augen sprang. Und in die Nasen, Professor. Auch das, mein lieber Hedge. Nach Beendigung dieser Arbeit stieß Bliss einen Schrei aus, begab sich in den Obduktionsraum, verschloss die Tür hinter sich. Und, Professor, was machte er dann? Dann, Miss Pulaski, meine Herren, wand er sich durch den Ventilationsschacht ins Freie. Ein schwieriges, aber keinesfalls unmögliches Unterfangen für einen früheren Schlangenmensch. Aha, darum die Vorgeschichte. Entschuldigen Sie, Professor, aber das geht nicht. Durch das Gitter oben passt nicht mal ein Regenwurm. Die das Gitter haltenden Schrauben waren selbstverständlich vorher gelöst worden. Bliss zog sie wieder fest an. Einen Schraubenzieher hatte er, wie auch den schwarzen Umhang und die Teufelshörner von unten mitgebracht. Mit blutverschmiertem Gesicht, satanisch gewandet und gehörnt, begab er sich sodann zum vereinbarten Treffpunkt. Wo... Augenblick, Professor. Ehe Sie hier weiter... Analysieren? Analysieren, fantasieren, ganz egal. Ehe Sie weitermachen, Professor, sagen Sie mir eins. Wozu hat Bliss dieses ganze komplizierte Theater veranstaltet? Das Motiv, meinen Sie, Caruso? Ja. Aber das kennen Sie doch. Bliss hat sich ein gewaltiges Vermögen zusammengestohlen, welches er in Zukunft unbehelligt zu genießen gedachte. Sein Ziel war es, mitsamt dem illegal erworbenen Reichtum endgültig und spurlos zu verschwinden. Zu diesem Zweck starb er auf der Bühne vor zahllosen Zeugen. Er ließ sich in städtische Leichenschauhaus schaffen und hier holte ihn, wir wissen es, der Teufel. Die Polizei sollte sich in abergläubigem Schrecken vergeblich den Kopf zerbrechen. Und das hat sie ja auch prompt getan, nicht wahr, Caruso? Och. Während Bliss sich auf den Weg nach Tahiti oder Rio de Janeiro machte. Mit falschem Pass und einem Koffer voller Geld. Das war der Plan. Aber Bliss ist nicht unterwegs nach Rio, Professor. Er liegt hier im Keller und ist tot, wirklich tot. Mausetot, oder nicht? Ich kann Ihnen nicht widersprechen, Caruso. Der Plan ist, um einen Ausdruck meines Freundes Hedge zu gebrauchen, schiefgelaufen. Bliss ist tot. Er starb heute Nacht, Todeszeit etwa 2.30 Uhr. Rigor mortis, ich weiß, Professor. Er wurde erschossen. Mit der zweiten Pistole, Professor, und einer echten scharfen Patrone. Ja, wo, mein lieber Hedge, Sie sind ja heute richtig gut. Schön für dich, Hachi. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und der Detective Sergeant guckt auch nicht gerade schlau aus der Wäsche. Ein Wort nur. Und auch Ihnen, Miss Pulaski, Caruso, wird es wie Schuppen von den geistigen Augen fallen. Ein Wort? Ein Wort. Komplize. Komplize? Er hat Bliss getötet. Als dieser sich nach seiner artistischen Flucht aus dem Kühlraum verabredungsgemäß bei ihm einstellte, um Kleidung und Geldkoffer zu übernehmen. Wenn er sich nicht mit einem relativ geringen Anteil zufrieden geben, sondern sich die gesamte Beute aneignen wollte, erschoss er Bliss, verunstaltete ihn der teuflischen Aura wegen und schaffte ihn, versehen mit dem präparierten Teufelspakt, in jenes Gebüsch, wo Wachtmeister Melon später die Leiche entdeckte. Ich bin am Ende, meine Herrschaften. Sie haben was vergessen, Professor. Wer ist dieser Komplize? Ja, Professor. Wie heißt er? Ist es Ihnen wirklich ernst mit Ihren Fragen? Ja. Sie wissen nicht, um wen es sich bei besagtem Komplizen handelt? Nein. Da denken Sie nach, meine Herrschaften. Wer unter den beteiligten Personen ist im Besitz einer Arbeitsstätte, welche sich in unmittelbarer Nähe des Leichenschauhauses befindet? Wer hatte hinreichend Gelegenheit, das Gitter über dem Ventilationsschacht zu lösen und die satanischen Requisiten im Obduktionsraum zu deponieren? Wer besaß ferner die Möglichkeit, die zweite Pistole im Theater zu entwenden? Und schließlich die reduzierte Atmung. Der minimale Puls der Katalepsie vermögen lediglich Laien wie unsere Miss Pulaski zu täuschen. Wer hätte also als Mediziner die kataleptischen Symptome an Bliss als das erkennen müssen, was sie waren? Was ist? Warum sehen Sie mich an? Sie, Dr. Bedmore. Nur Sie können der Komplize gewesen sein. Ach. Sie kannten Bliss seit geraumer Zeit, wie ich annehme. Gemeinsame Interessen, Fakire und dergleichen. Sie haben gemeinsam mit ihm jenen von mir skizzierten Plan ausgearbeitet. Sie haben in ihm mitgespielt. Und Sie haben zum bösen Schluss ihn um Ihre eigene teuflische Variante erweitert. Spekulation, Professor. Mutmaßung. Sie haben keine Beweise. Für handfeste Beweise, werter Dr. Petmore, ist die Polizei zuständig. Wachmeister Malone. Herr Professor. Detective Sergeant Caruso hat Sie ins Vanity Fair geschickt, um nach der zweiten Pistole zu suchen. Jawohl, Herr Professor. Ich habe sie aber nicht gefunden. Als Sie zurückkehrten, gab ich Ihnen einen neuen Auftrag. Ich schickte Sie wohin, Wachtmeister? Ins Bellevue Hospital, Herr Professor. Ins Zimmer von Dr. Petmore. Zeigen Sie uns, was Sie dort entdeckt haben, Wachtmeister. Jawohl, Herr Professor. Eine einschüssige Scheibenpistole Typ Luna Büchel. Die zweite Pistole. Ein Sofakissen, durchlöchert und angesenkt. Schalldämpfer. Und diesen Handkoffer. Inhalt, Banknoten, Wertpapiere, Diamanten. Etc. Danke, Wachtmeister. Wünschen Sie noch weitere Beweise, Dr. Petmore? Lucifer, höre mich, Lucifer, mein Herr und Meister. Dein treuer Diener schwebt in großer Gefahr. Hilf mir, erscheine, Lucifer, erscheine! Nicht an die Stelle.